Egon Friedell, Kulturgeschichte der Neuzeit. Die Krise der europäischen Seele von der Schwarzen Pest bis zum Ersten Weltkrieg. Fünftes Buch: Imperialismus und Impressionismus. Vom Deutsch-Französischen Krieg bis zum Weltkrieg. Willkommen zur 106. Folge der kommentierten Radiolesung auf Orange 94.0. Wir stehen vor einem längeren Abschnitt, in dem Friedell sich mit Richard Wagner befasst. Aus diesem Anlass habe ich Peter Gilium aufgesucht, den mit Abstand profundesten Kenner des Meisters, seines Werkens und Wirkens in meiner Umgebung, und ihn um seine Meinung gebeten. Nicht ganz zufällig geriet das bei dieser Gelegenheit entstandene Interview ähnlich raumgreifend wie Friedells Textpassage. Im Interesse der Proportionen und weil ja auch eben ein sogenanntes Wagner-Jahr abgefeiert wird, möchte ich mit Sendezeit nicht knickern noch knausern, sondern Peter Giliums Kommentar in voller Pracht und Ehrlichkeit zu Gehör bringen. Aus diesem Grunde formiert sich die heutige Ausgabe mit der nächsten zur Doppelfolge. Das Gesamtkunstwerk. Der mächtigste Theatrarch, aber zugleich der überwältigende Zusammenfasser aller Zeittendenzen war Richard Wagner. In der Kulturgeschichte, sagt Bullhaupt in seiner Dramaturgie der Oper, werden das Reich und Wagner dermaleinst so unzertrennlich sein wie die Tragödien des Aeschylus und Sophokles von der Blütezeit Athens. Sein Gesamtkunstwerk will durch Zusammenwirken aller Künste, der Poesie, Malerei, Musik, Mimik, das wahre Drama erstehen lassen, das Musikdrama, dessen beste Definition er mit den Worten gegeben hat, es besteht aus ersichtlich gewordenen Taten der Musik. Dabei liegt der Schwerpunkt in der dramatischen Aufgabe, der die musikalische untergeordnet ist. Der Irrtum der Oper besteht darin, dass ein Mittel des Ausdrucks, die Musik, zum Zweck, der Zweck des Ausdrucks, das Drama, aber zum Mittel gemacht wurde. Dies bedeutet ein Zurückgreifen auf die ehrwürdigste Theatertradition, die griechische, der ebenfalls immer ein Gesamtkunstwerk aus Bühnenbild, Text, Gebärde, Gesang und Tanz mit allerdings weit sparsamerer Assistenz des Orchesters als Ideal vorgeschwebt hatte und zugleich einen schroffen Bruch mit der landläufigen Operntradition, die fast ausschließlich tonkünstlerische Rücksichten gelten ließ. Wir erinnern uns, dass schon Gluck die Emanzipation des Textes von den verkünstelnden und den geistigen Einflüssen der Musik und die Restitution des Dramas in seinem alten Rechte als eine reformatorische Hauptaufgabe betrachtete, die er nur deshalb nicht gänzlich erfüllte, weil er durch die klassizistischen Vorurteile seines Zeitalters gehemmt war. Auch Schiller bewegte sich in seinen späteren Dramen ganz merklich in der Richtung aufs Gesamtkunstwerk, nur hat er niemals den Komponisten gefunden, der es verstanden hätte, seine Ensemble-Szenen, dramatische Höhepunkte, lyrische Intermezzi, Aktschlüsse, die alle nach Musik schreien, kongenial zu instrumentieren. Nicht selten hat er es direkt vorgeschrieben. Der Anfang des Tell ist eine komplette Oper. Der Krönungszug in der Jungfrau, eine Musikeinlage und am Schluss der Rüttelszene heißt es, das Orchester fällt mit einem prachtvollen Schwung ein. Ich glaubte, sagte Gluck in der Vorrede zur Alkeste, dass die Musik die Poesie auf eben diese Weise unterstützen sollte, wie die lebhaften Farben und die glücklichen Übereinstimmungen des Lichts und Schattens, welche die Figuren ohne Abänderung der Umrisse beleben, eine wohlgeordnete Zeichnung erheben. Man glaubt, Winckelmann reden zu hören. Wagner hat auf diesem Weg fortschreitend weit mehr getan. Er hat die Zeichnung nicht bloß durch Bemalung gehoben, sondern in einem kostbaren Farbschleier gehüllt, der in allen Lichtern des Regenbogens funkelt und die Poesie durch die Musik nicht bloß unterstützt, sondern in einen wahren Klangrausch verzaubert und damit in Sphären emporgetragen, die dem reinsten Wort nicht erreichbar sind. Dieser Tonvorhang ist das reichste und prachtvollste Theaterrequisit das jemals verwendet wurde. Das Leitmotiv, eine mehr als 300-jährige Erfindung, deren sich auch Gluck schon mit großer Kunst bediente, hat doch er erst durch üppigen Einfallsreichtum und überlegenes Raffinement der Verwendung und wohl auch Überverwendung zur höchsten Wirksamkeit gesteigert. Mit seinem untrüglichen Flair hat er sofort die eminenten Bühnenwert dieses Ausdrucksmittel erkannt. Denn nichts wirkt auf dem Theater stärker als die bedeutsame symbolische Erinnerung. Jedoch damit auch ein historisches, dialektisches, musikfremdes Element in die Musik gebracht. Auf ihrem Höhepunkt führt diese Technik schließlich zur unendlichen Melodie, von der Wagner sagt, wie der Besucher des Waldes, wenn er sich überwältigt durch den allgemeinen Eindruck, zu nachhaltender Sammlung niederlässt, immer inniger auflauscht, so vernimmt er nun immer deutlicher die unendlich mannigfaltigen, im Walde wach werdenden Stimmen. Diese Melodie wird ewig in ihm nachklingen, aber nachträglern kann er sie nicht. Seine Musiktheorie hat Wagner bekanntlich von Schopenhauer übernommen. Nach diesem sind die übrigen Künste die Abbilder der Ideen, deren bloße Erscheinung des Willens, die Offenbarungen der Musik jedoch die Abbilder des Willens selbst. Daher ihre Wirkung umfassender und tiefer, verständlicher und geheimnisvoller. Diese vollkommen berechtigte, hohe Einschätzung seiner Kunst bestach Wagner. Er übersah jedoch, dass Schopenhauer dabei niemals an die Oper gedacht hatte, diese sogar ausdrücklich von der hohen Musik abgesondert, mit der Militär- und Tanzmusik auf eine Stufe gestellt und in ihrem künstlerischen Wert mit der Nützlichkeitsarchitektur verglichen hat. Mozart und Rossini, sagt er, hätten ihren Text nicht selten mit höhnender Verachtung behandelt. Was echt musikalisch gewesen sei, Gluck, der die Musik ganz zum Knechte schlechter Poesie habe machen wollen, sei einen Irrweg gehandelt. Diese Anschauung floss ganz logisch aus seiner Theorie. Weil die Musik den Willen unmittelbar ausdrückt, darf sie nicht dessen Erscheinung, den Intellekt ausdrücken wollen. Was sie darstellt, sind unsere Gemütsbewegungen gewissermaßen in abstracto, nicht, wie sie uns verschiedenartigen Motiven und Umständen begleitet, in verschiedenen Personen gleichsam eingekleidet und kostümiert erscheinen. So gewiss die Musik, weit entfernt, eine bloße Nachhilfe der Poesie zu sein, eine selbstständige Kunst, ja die mächtigste unter allen ist und daher ihr Zweck ganz aus eigenen Mitteln erreicht, so gewiss darf sie nicht der Worte des Gesangs oder der Handlung einer Oper. Die Musik als solche kennt allein die Töne, nicht aber die Ursachen, welche diese hervorbringen. Demnach ist für sie auch die Vox Humana ursprünglich und wesentlich nichts anderes als ein modifiziertes, eben wie die eines Instruments. Die Worte sind und bleiben für die Musik eine fremde Zugabe von untergeordnetem Wert, da die Wirkung der Töne ungleich mächtiger, unfehlbarer und schneller ist als die Worte. Eine Stelle in Schopenhauers Hauptwerk lautet so, als ob sie direkt gegen Wagner gerichtet wäre, obgleich dieser bei ihrer Abfassung noch ein Kind war. Sie warnt davor, dass der Text in der Oper seine untergeordnete Stellung verlasse. Um sich zur Hauptsache und die Musik zum bloßen Mittel zu machen, als welches ein großer Missgriff und eine arge Verkehrtheit ist. Wenn die Musik zu sehr sich den Worten anzuschließen und nach den Begebenheiten zu modeln sucht, so ist sie bemüht, eine Sprache zu reden, welche nicht die ihrige ist. Doch findet sich sogleich auf der nächsten Seite eine Stelle, die die unendliche Melodie vorauszuahnen scheint. Aus diesem innigen Verhältnis, welche die Musik zum wahren Wesen aller Dinge hat, ist auch dies zu erklären, dass wenn zu irgendeiner Szene, Handlung, Vorgang, Umgebung eine passende Musik ertönt, diese uns den geheimsten Sinn derselben aufzuschließen scheint und als der richtigste und deutlichste Kommentar dazu auftritt. Und ein Satz aus der Metaphysik der Geschlechtsliebe klingt fast wie eine Umschreibung der Tristan-Idee. Die Gattung allein hat unendliches Leben und ist daher unendlicher Wünsche, unendlicher Befriedigung und unendlicher Schmerzen fähig. Diese aber sind hier in der engen Brust eines Sterblichen eingekerkert. Kein Wunder daher, wenn eine solche bersten zu wollen scheint und keinen Ausdruck finden kann für die sie erfüllende Ahndung unendlicher Wonne oder unendlichen Wehs. Hingegen war Wagen im Irrtum, wenn er glaubte, Schopenhauers Erlösungsgedanken dramatisiert zu haben. Vielmehr scheint dieser bei ihm, so oft und machtvoll er auch auftritt, immer bekannt erotisiert, aus dem metaphysisch-kosmischen ins empirisch-individuelle, sozusagen private, gezogen. Die Erlösung durch das Weib ist ein Gedanke, den Schopenhauer um seine Meinung befragt unter furchtbaren Beschimpfungen zurückgewiesen hätte. Das höchste Theater. Der gedankenreiche Kulturphilosoph Houston Stuart Chamberlain sagte in seinem dicken Wagner-Buch, einer beziehungslosen, unfruchtbaren Lobhudelei, die nur geeignet ist, von Wagner zu entfernen, dessen Kardinaleffekt ja überhaupt immer die Wagnerianer waren. Er war niemals nur Opernkomponist, sondern er war von Haus aus Dichter. Und die naive Verwunderung darüber, dass dieser Komponist selber seine Texte geschrieben habe, würde allerdings nicht minder naiv, aber logisch besser begründet sein, wenn sich die Menschen darüber verwundern, dass dieser Dichter selbst seine Musik geschrieben hat. Die für jedermann ganz offenkundige, nur dem Wagnerianer Chamberlain verborgene Wahrheit ist, dass Wagner weder ein Musiker war, der Gedichte, noch ein Dichter, der Musik gemacht hat, sondern ein Theatraliker, der beides gemacht hat, so oft er es brauchte. Das Gesamtkunstwerk besteht ganz einfach darin, dass alle Künste dem Theater subordiniert werden, dem Willen zum zauberischen Illusion, die die Wirklichkeit bald steigert, bald auslöscht, aber immer überwältigt, zur gemalten, aber pittoresken Vedute und arrangierten, aber effektvollen Fioritur, zum Gaseschleier der Stimmung und Kolophonium-Blitz der Leidenschaft, der, gerade weil er nicht echt ist, suggestiver wirkt als der natürliche. Wagner ist immer zuerst und zutiefst Regisseur. Seine Prosa ist merkwürdig unmusikalisch. Wenn er nicht Theater machen darf, bewegt er sich so plump und hilflos wie eine Schildkröte, die ihr glitzerndes, flottierendes Element verlassen hat. Ja, sogar seine Operntexte entbehren, wenn man sie losgelöst betrachtet, was man freilich nicht darf, aber die Wagnerianer tun, in einem höheren Sinn der Musikalität, in dem ihre Klangwirkung ganz äußerlich durch Reim, Rhythmus und Alliteration erzeugt und nicht selten durch befremdende Kakophonie, gequälte Wortstellungen, holprige Satzbildungen geschädigt werden. Er hat damit selbst den Beweis für die Richtigkeit der schopenhauerischen Theorie geliefert, dass die Wortsprache eine Ausdrucksform darstellt, die gerade dem echten Musiker fremd, ja feindlich ist. Wagner scheint das, zumindest in seinen späteren Werken, dunkel gefühlt zu haben, indem er der Pantomime einen sehr breiten Platz einräumte. Sein Musikdrama ist nicht bloß Gesang und Begleitung, sondern auch Bewegung und wird dadurch erst zum wahren Gesamtkunstwerk. Schritte, Gesten, Blicke sind bei ihm nicht dem Zufall oder der Willkür überlassen, sondern durch die Musik genau bestimmt. Dies erstreckt sich sogar auf die Bewegungen der stummen Natur. Der Strom im Rheingold, der Wald im Siegfried sind beseelte Wesen, deren Lebensäußerungen das Orchester aufmerksam begleitet. Hierin zeigt sich Wagner wiederum als grandioser Regisseur. Und es ist überhaupt mehr als wahrscheinlich, dass man in ihm den größten Theatergenie aller Zeiten zu erblicken hat. Dramatische Momente wie das Erscheinen Lohengrins, die Landung Tristans in Cornwall, der zweite Aktschluss der Meistersinger und noch viele andere bezeichnen absolute Höhepunkte der Bühnenkunst. Weisen die Gegner darauf hin, dass der Effekt dieser Szenen hauptsächlich der Musik zu danken ist, so ist ihnen zu erwidern, dass zu jedem echten Drama die Musik als integrierender Bestandteil gehört, wie zu jeder wahren Skulptur die Farbe, und dass die reinen Sprechstücke ein modernes Entartungsprodukt darstellt. Wagner gibt in jedem seiner Werke theatralisch das Letzte. Unbestreitbar hat im Rienzi die spontinische Spektakeloper, im Holländische der marschnerische Dämonenoper, im Tristan die Liebesoper, in den Meistersingern das musikalische Lustspiel, im Lohengrin und Tannhäuser die gesamte Romantik ihre höchste Vollendung erreicht. Zumal der Letztere kann ohne Übertreibung als das großartigste Bühnenwerk der Weltgeschichte angesprochen werden. Ja, Wagner hat das höchste Theater gemacht, das erdenklich ist, und es lässt sich nun bloß noch fragen, ob das Theater das höchste ist. Vielleicht konnte nur in einer Welt, die ganz Kulisse und Imitation ist, nur ein so einzigartiges Phänomen erstehen. Und auch darin ist Wagner ein prägnanter Ausdruck seiner Zeit, dass er die Verwissenschaftlichung der Kunst auf die Spitze getrieben hat. Wenn Schopenhauer gesagt hat, dass die Musik als unmittelbare Sprache des Willens von jedermann verstanden werde, so gilt dies von der Tondichtung Wagners nicht mehr. Damit ist eine allgemeine Tendenz der modernen Kultur gesteigert und übersteigert worden, die, wie bereits hervorgehoben wurde, mit der Renaissance eingesetzt hat. Damals kam die Kunst der Feinheiten auf und als ihr Korrelat der genießerische Connoisseur, der die Voraussetzungen besitzt. Diese Richtung auf das Fachliche ist im Lauf der Neuzeit immer exklusiver, tyrannischer, kastenstolzer geworden. Schließlich wurde alles eine Spezialität organisiert, der Könner für wissende Feinschmecker, Malerei und Poesie, Naturwissenschaft und Gottesgelehrtheit, Politik und Strategie, sogar Handel und Verbrechen. An die höchsten Finessen des mathematischen Kalküls und die subtilsten Kunststücke der impressionistischen Malerei gemahnend, ist Wagners Harmonik und Chromatik mit ihren überreich schattierten und verwebten Anspielungen, Rückweisen, Vorblicken, die musikalische Technik, die dem Zeitalter der virtuosen Ingenieurbaukunst, der elektrodynamischen Wundermaschinen und der diplomatischen Integralrechnung eines Bismarck entspricht. Man kann geradezu bei ihm von einer Genealogie der Leitmotive sprechen, deren vollkommene Kenntnis ein Lebensstudium ist, aber schon die bloße Beherrschung seines mythologischen Apparats ist eine ernste Aufgabe, mindestens so mühevoll wie die Erfassung des darwinistischen Deszendenzsystems, von dem er beeinflusst ist. Lieber Peter, vielen herzlichen Dank fürs Lesen zunächst. Bitte, bitte. Hast du persönlich zu Egon Friedell einen Bezug? Ja. Ja, ja, ja, ja. Hast du die Kulturgeschichte der Neuzeit gelesen? Nein. Muss ich zugeben, mal hier, mal da, aber komplett habe ich es nicht gelesen. Du hast jetzt eine Passage gelesen, die sich vor allem um Richard Wagner dreht. Jetzt, naja, ist das boshaft, dich als Wagnerianer zu bezeichnen? Mich? Ja, das ist eine Beleidigung. Ja, das hat der Friedel, hat er schon gesagt. Dazu habe ich Wagner viel zu gern. Also du bist ein Bewunderer und Liebhaber Wagner'scher Musik. Sehr richtig. Die Wagnerianer sind wirklich zum Abgewöhnen. Die sind ja an vielen schuld. Also was die Ablehnung Wagners, also durch Dummheit ganz einfach. Du meinst, das hat der Wagner nicht verdient. Du meinst der politische Missbrauch, der getrieben auch, hat. Auch, aber da kann der Wagner eigentlich auch nichts dafür. Wie würdest du Friedels Bild von Wagner beurteilen? Sehr gut. Und vor allem, wenn man auch bedenkt, also wann das geschrieben ist. Nein, ich bin eigentlich 100%, also mir fällt momentan eigentlich nichts ein, mit was ich nicht einverstanden bin, aber ich finde, er hat das auch vollkommen recht. Und vor allem nämlich, was mich also bei ihm also wirklich begeistert ist, dass er nämlich in Wagner als, sagen wir, als Gesamtkunstwerk nimmt, also eben als Musiker und Dichter, und nicht als Musiker oder Dichter. Also er war sicher theatralisches Genie. Und es ist ja bezeichnet, wenn man die Musik von Wagner, es gibt ja eine sehr führende, der hat ja schon genau gewusst, warum es, also als Musik, die reine Musik von Wagner ist eigentlich nichts. Das ist eigentlich unterm Durchschnitt. In der Verbindung mit dem Drama, mit dem Text, ist er genial. Aber dann hört er sich also diverse Huldigungsmärsche und so Sachen an. Also bitte. Also du meinst jetzt Stücke, die er nicht für die Oper und Bühne komponiert hat? Nein, als Musiker. Also rein die Musik. Es gibt ja nur ein paar, also weiß ich, wie seine Symphonie da und die Faust-Ouvertüre und so weiter. Das ist im Grunde genommen nichts. Also kein Mensch würde das heute aufführen oder überhaupt in die Hand nehmen, wenn da nicht Richard Wagner draufsteht. Und das sogenannte, ja viel gespielte Siegfried-Idyll, das ist, ja, erstens einmal ist das auch Restl-Verwerten von der Oper. Und, ein Medley, würde man sagen. Ja, naja, vor allem, es ist ja, ich meine, mich würde ja nur eines interessieren, also wir leben ja in einem Zeitalter, also es wird ja alles ja ganz authentisch und so weiter gemacht und mit Originalpartituren. So, und dann möchte ich einmal wirklich original hören, wie das Siegfried-Idyll uraufgeführt wurde. Mit ein paar Mitgliedern einer Feuerwehrkapelle im Stirnhaus von der Villa Tritschen. Und da möchte ich wissen, wie das geklungen hat. Und für sämtliche Authentiker, dann mal das mal so, okay, gut. Aber das ist, wie gesagt, das ist recht zu verwerten. Und das Einzige, was natürlich, was keine Oper ist, oder Musikdrama, oder es sind ja Opern, was von ihm großartig ist, das sind die Wesentonglieder. Und die Wesentonglieder, was ist das? Das sind eigentlich also Mini-Stücke und zum Teil ein Teil natürlich Tristan-Studien und so weiter. Aber der Wagner war ein Theatraliker, der war ein Theatermensch und das war er genial. Aber innerhalb der dramatischen Aufgabe stehen auch die Orchesterwerke schon auf einem sehr hohen Niveau. Ja, im Drama. Ich denke da jetzt an Ouvertüren, Umbaumusik. Also naja, das ist ja im Zusammenhang mit dem Drama. Aber ich meine jetzt seine Reihen, ich weiß nicht, ob es kennt, zum Beispiel diese Faust-Ouvertüre. Also bitte, das ist nichts. Obwohl er ja da auch irgendwas rein Thematisches hat. Er hat ja ein paar Lieder geschrieben. Aber die sind mit Recht vergessen. Also das werden halt, weil es von Wagner ist und jede Generation irgendwann, da kommt halt dann irgendeiner, der bringt es halt dann und dann gibt es mehr oder minder begabte Sopranistinnen, die halt da glauben, sie müssen halt auch einen Wagner singen, weiß ich, für die Brünnhilde reicht es nicht, aber vielleicht für seine paar französischen Lieder und so, aber das ist nicht der Wagner. Und der hat ja komischerweise, wenn man eben zum Beispiel C-Dur-Symphonie ist das. Wenn man hört, wie großartig also seine Orchestrierung ist, also in seinen Werken jetzt, also ich spreche natürlich, ich meine, es sind immer so die Musikbühnenwerke, und wie dilettantisch das ist, zum Beispiel bei den reinen Orchester sagt, da gibt es einen Huldigungsmarsch. Dann gibt es ja noch diesen für Maximilian da von Brasilien, da gibt es ja auch einen Marsch von ihm. Na, also bitte, da ist ein jeder Heereskapellmeister, der hat da bessere Märsche geschrieben. Also wirklich. Also Wagner braucht die dramatische, dramaturgische Aufgabe, um Musik. Er braucht es. Und so wie er braucht, hat seine Samtvorhänge, seine parfümierten heißen Bäder, seine Seidenmorgenmantel. Er ist, es stimmt ja vollkommen, er ist eigentlich auch ein total barocker Mensch. Und das macht ja schließlich auch ja Theater aus. Und darum war er also ein großartiger Theatraliker und hat natürlich noch das im Zusammenhang mit Theatralischen ist auch die Musik ganz einfach genial. Also auch mit Schwächen, aber gut, das ist natürlich also bei vielen, vielen Stunden, tausenden von Takten, da kann natürlich auch was darunter sein, was nicht vielleicht ganz so ist. Aber in der Verbindung ist er wirklich also ein Genie. Zurück nochmal zu dem anfangs schon kurz angesprochenen politischen Missbrauch, der mit Wagner und seiner Musik getrieben wurde. Es ist schon etwas von diesem Gedankengut drin. In der großen Arie im dritten Akt, der Meistersinger kommt nun mal, ich weiß nicht wie oft, 15 Mal oder sowas, das Wort Deutsch mit T geschrieben vor. Also es ist nicht verwunderlich, dass das Hitlers Lieblingsoper gewesen ist. Naja, also Gott, bitte, das mit diesen Lieblingsopern, also nach dem, was also da manche behaupten, was die Hitlers Lieblingsoper war oder wäre da gewesen, da kann ein mittleres Stadttheater schon einen ganzen Jahresspielplan füllen. Also bitte, da kenne ich es ja vom Tiefland bis Rienzi. Das gibt dann irgendwo, wie ich es wieder mal gelesen habe, irgendeine erklärte Seite Götterdämmerung gewesen. Und ich meine, sie wollten natürlich als Festoper, aber das ist im Grunde genommen, erstens einmal diese Sachs-Ansprache, man darf bitte auch wieder nicht vergessen, wann das geschrieben wurde. Ja? Das ist also ein paar Jährchen vor der deutschen Einigung gewesen und man weiß also, dass die ganze deutsche politische Situation ja seit Napoleon ja war ja ein Großteil von Deutschland wollte ein Reich werden. Also der Einigungsgedanke war ja mal sehr stark da, weil also in Europa, also auf der einen Seite war Frankreich war ein Reich, gut, über den Kanal war England, und auf der anderen Seite gab es das Habsburger Reich. Und dazwischen war irgendwie das zerklüftete Deutschland, das ja natürlich, wie man ja dann gemerkt hat, nach der Einigung ein irrsinniges Potenzial ja hatte, als geeinigtes Land, das sich halt dann ein bisschen ja, übers Ziel herausgeschossen hat, das Potenzial. Aber Mitte der 60er Jahre, also 1860er Jahre, war ja diese Betonung auf Deutsch, war ja was Allgemeines. Das war ja nicht etwas, was der Wagner erfunden hat, sondern Deutsch war nun mal seine Muttersprache, war seine Sprache, und er sah sich auch als deutscher Künstler, was ja durchaus legitim ist. Und da ging es ja auch, bitte, man muss ja bei den Meistersingern denken, es geht ja im Grunde genommen um die Kunst an sich. Das Deutsch ist ja auch ersetzbar. Es geht ja nicht um also dass jetzt nur die deutsche Kunst ist der allerbeste und alles andere ist mies. Und ich meine, das mit dem welschen Tand etc., naja gut, ich meine, das ist nur halt durchaus legitim, weil ich meine, diese Ablehnung, also der, also in dem Fall meinte ich ja eigentlich, das ist sogar ja mehr noch, also die französische wendet Musik sich gegen Meyerbeer bis Verdi praktisch. Naja gut, naja, also wenn Verdi da kannte, ich kannte ja viel zu wenig. Ich glaube, das wird da ganz einfach so wahnsinnig viel rein interpretiert. Und da könnte ich nur vielen, die also da reden, kann ich nur empfehlen, sie sollen sich einmal durch den Wust der Cosima-Tagebücher wirklich lesen. Nicht den Buchdeckel lesen und drei Passagen, sondern sollen sie wirklich einmal hinsetzen und sollen diese drei Bände durchlesen und dann würden sie sich wundern und dabei entsteht zum Teil ein ganz anderes Wagner-Bild. Ja, ein sehr spießbürgerliches Wagner, ein sehr bürgerliches, nicht spießbürgerlich, ein sehr bürgerliches Wagner-Bild. Und es ist alles auch viel banaler. Ich meine, es wird dann immer so hingestellt, als wenn der Wagner so nichts anderes zu tun hat, als den ganzen Tag über Meyerbeer schimpfen oder über Verdi schimpfen. Wobei ich überzeugt bin, dass er so gut wie von Verdi fast nichts kannte. Man darf nicht vergessen, es ist ja nicht so wie heute, dass ich jetzt sage, na gut, dann nehme ich mir eine CD her und höre mir das an. Erstens war er überhaupt schon in relativ wenig Aufführungen. Also ich meine jetzt als... War er sehr häuslich zentriert, ja. Naja, häuslich, ich meine, bitte, wenn man allein denkt, was es heute noch an Briefen, ich rede jetzt gar nicht also von an, aber was es heute noch an Briefen gibt, und das ist ja nur ein Bruchteil von dem, was der geschrieben hat. Und wenn einer einmal sich einen Brief nur anschaut, also wie die geschrieben sind, sehr, sehr schöne, exakte, sehr flüssige Handschrift, sehr sauber. Also das ist ja nicht mehr am Computer, wo man dann Korrektur macht und so weiter. Dann frage ich mich, allein aufgrund der heute noch existierenden Briefe, wann hat der Mensch überhaupt komponiert, gelebt, wann hat der das gemacht? Also der hat nicht die Zeit gehabt, dass er jeden Tag in irgendein Theater gegangen ist und sich ihm von irgendjemand eine Oper angehört hat. Also ich meine, man muss, soweit es da überhaupt überlieferte wenn es überliefert sind, die Urteile, okay, aber die meisten sind ja nicht, die sind ja nur Behauptungen. Also wo man dieses Gegeneinanderspielen, das ist anscheinend, geht es nicht, wenn einer da gut ist, dann muss er einen Gegenpunkt geben. Also es ist, ja. Ich denke auch, dass sein Selbstverständnis ein durchaus monolithisches war und ja, total. Er deswegen vermutlich gar nicht sehr interessiert daran war. Na, erstens, er war eh von sich überzeugt, dass er der Beste ist. Ich meine, der war sicher einer der größten Egomanen, die es überhaupt gegeben hat. Das ist schon klar. Ich meine, der ist so ein egozentrisches Weltbild, wie der gehabt hat. Nur umgekehrt, wenn er das nicht gehabt hätte, dann wäre er nicht er gewesen. Ein weiteres Thema in dieser Richtung ist natürlich Wagner und der Antisemitismus, wobei ich sagen muss, dass ich in seinen Operntexten da keine Stelle kenne. Ja, also ich kenne auch keine. Es tut mir leid. Es gibt ganze Abhandlungen, es gibt Bibliotheken, die also angefangen von der Mimefigur bis Tonreihenfolgen im Beckmesser, in der Beckmesserfigur, in sein Werbelied also, und so weiter. Also ich bin felsenfest überzeugt, dass zum Beispiel jemand, der also die Figur Wagner also nicht kennt, was wahrscheinlich relativ schwer ist, aber ich meine, sagen wir, einen jungen Menschen, also mich hat er eigentlich primär, also eigentlich mehr, zu Wagner bin ich gekommen übers Werk und nicht zum Werk über Wagner. Also ich hab die Sachen gehört, hab, weiß ich, also von meiner Großmutter, da habe ich gerade das lesen können, da sind wir da Reklam, Wagner, gesammelte Textheftchen, gebundene Wagners Werke in Bänden 1, 2 mit Erläuterungen von Max Koop zu Wagners Werken, Bände 1, 2. Und da war ich, weiß ich, vielleicht 8, 9 Jahre oder so irgendwas. Und da habe ich die gelesen, aber natürlich, also verstanden fast nichts, aber was mich begeistert hat, waren da zum Beispiel die szenischen Anweisungen. Also wenn da dort stand, also was ich wilde Wolken jagen im Hintergrund vorbei und vor einer schwarzen Wolke in einem Blitz erscheint, Wotan und so. Und das hat mich fasziniert. Und dann habe ich irgendwann im Radio, habe ich halt dann einmal einen Walkürnritt gehört und das hat mich auch fasziniert. Und so kam Steinchen auf Steinchen und dann war ich begeistert, als Theater mit der Mischung, mit der Musik und das hat mich fasziniert und wie mich halt immer Theater fasziniert hat. Ja, und dann irgendwann wird man halt dann älter und dann kapiert man also nicht nur die szenischen Anweisungen, sondern auch den Text, den die Sänger singen und irgendwann kommt dann auch der Punkt, wo man den Sinn, also nicht nur den Text, sondern auch den Sinn und im Zuge dessen lernt man dann auch natürlich irgendwann auch den Komponisten kennen. Und ich wäre also sicher damals, weil ich die Problematik kannte, ja, ob da also irgendwas also jetzt antisemitisch ist oder nicht. Und ich bin felsenfest überzeugt, wenn eben jemand den Hintergrund nicht kennt und der liest es oder hört ihn zum Beispiel bei, also liest jetzt, also ich kenne ja die primär Hauptvorwürfe, kenne ich ja nur im Zusammenhang mit der Mime-Figur. Und mit der Beckmesser-Figur. Du hast auch sehr viel Wagner-Originaltext gelesen, also eben Briefe das, was man heute als Sekundärliteratur bezeichnet. Da ist dir keine Stelle bekannt mit antisemitischen Äußerungen. Ach sicher, da gibt's ja allerlei. Also, aber ich meine, das sind die, also wenn man sich also mit vielen Geistesgrößen, also zum Beispiel des 19. Jahrhunderts auseinandersetzt, also lesen zum Beispiel, also dort, da gibt es Bemerkungen noch und nöcher. Also sei es jetzt abfällig oder nicht abfällig, aber... War also gewissermaßen ein Teil der Zeit. Sicher, also ganz sicher. Also ich bin felsenfest überzeugt, dass es 99% oder was ist der Große ist überhaupt, sagen wir, die späteren Ereignisse, also sprich, was ich wie Holocaust oder so irgendwas überhaupt ja nicht mehr vorstellen konnte, also gar nicht auf die Idee gekommen ist. Also ich meine, dadurch, dass also ja, der Antisemitismus gesellschaftlich also dermaßen Ich meine, ob jetzt richtig oder falsch, ist auch ein anderes Kapitel, aber er war ganz einfach gesellschaftlich dermaßen akzeptiert, also selbstverständlich. Und dann sichern bei Wagner kam natürlich dazu, also gut, es wird natürlich ja immer auf die Stufe gestellt, naja, der arme Wagner in Paris hungernd und dann zwei Gossen weiter ist der reiche Meyerbeer etc. und. Also, ich meine, ja, das hat sicher auch mitgespielt. Es war allerdings, es ist ganz, ganz, ganz eigenartig, und da kann ich jetzt noch einmal sagen, bitte lest einmal die Cosimer Tagebücher. Oder da kann ich zum Beispiel auf die Meistersinger zurückkommen, weil die berühmte Schlussansprache, das ist dokumentiert, bis in der letzten Fassung war die nicht so. Und da ist sehr viel die Cosima da reingemischt. Und die Cosima war, ich meine, der Wagner war sich seines Könnens durchaus bewusst. Also der hat es eigentlich nicht notwendig gehabt, dass er über irgendjemand schimpfen tut. Ich meine, dass er es gemacht hat, das war er sicher, weil er war sicher, also man muss ein furchtbarer Mensch zum Teil gewesen sein. War ja dann auch irgendwann einmal recht gut situiert, also diese arme Leute-Position Ludwig II. Er hat zwar permanent Schulden gehabt, aber er hat, also ich meine, es gibt genug Leute, die ohne Schulden viel schlechter leben als er mit Schulden. Also. Gut, die Biografie der Cosima ist ja auch wieder hochinteressant. Also das ist ja. Man darf ja nicht vergessen, ich sage das nur deswegen jetzt mit der Cosima, weil ja sicher einmal jetzt zwei Drittel, wenn nicht vier Fünftel des Wagner-Bildes, das wir nach wie vor haben, oder das ist also eben seit Wagner gibt, also jetzt seit 130 Jahren oder so irgendwas, 120, 130 Jahren, ist sehr von der Cosima geprägt. Das darf man nie vergessen. Und darum kann ich wieder nur sagen, die Tagebücher lesen, weil in den Tagebüchern lernt man erstens einmal die Cosima verstehen. Also verstehen. Man versteht einiges mehr, also ihr Handeln. Und genauso ihn. Es gibt von Wagner viele, viele Schriften. Sind, entschuldige die Zwischenfrage, echte Tagebücher, die nicht für eine spätere Publikation geschrieben wurden? Ja, also so wie sie geschrieben sind, sind sie echte Tagebücher. Und sie sind ja schließlich 50 Jahre, ja 80 glaube ich, sind. Sie waren ja 50 Jahre im Tresor. Sie waren ja, also durften auch gar nicht. Und die sind, ich glaube, 50 Jahre. Nein, wir wollen nur sagen, ich meine, jetzt kann man natürlich, jeder kann sagen, der Wagner hat einmal viel geschrieben. Das ist einmal ein Teil, den man von Wagner kennt. Nur, da muss man sehr, sehr aufpassen, also bei seinen Schriften, die er geschrieben hat. Erstens, der Wagner war einmal ein Vielschreiber. Ich habe schon mal gesagt, ich meine, nicht nur die Briefe. Also gut, er war überhaupt ein Vielschreiber, war auch sichtlich ein sehr mitteilungsbedürftiger Mensch und war auch beseelt, weil er sicher von der eigenen Genialität ja so überzeugt war, dass er zu allen und jeden seinen Grain und sein Senf dazu ergeben muss. Das ist einmal der eine Punkt. Das ist sicher seine Veranlagung. Dadurch, dass er ja seit 48, also nicht in Deutschland sein durfte, oder halt ein Großteil von Deutschland ja nicht sein durfte, das heißt, dass er quasi immer um Deutschland herumgekrebst ist, hat er natürlich jetzt ja persönlich ja nicht einmal was sagen können. Das heißt, es war ja eigentlich, der Kontakt war ja primär schriftlich. Also was er so den deutschen, in deutschen Fans und so weiter, hat er halt an meine Freunde, das ist er gesammelt und so. Er war ein Vielschreiber und da ist natürlich viel, ganz, ganz banal gesagt, viel Blödsinn auch drin. Und das ist ja zum Beispiel das Herrliche, wenn jemand, also kommt mit Musik und Drama, ich habe immer nicht mehr so den Eindruck, es wird ja immer so zitiert, aber es wird nie gelesen. Und wenn man das liest, zum Beispiel allein, man braucht ja nur jetzt hernehmen, Musik und Drama, er widerspricht, also sein ganzes Werk widerspricht dem, was er in Musik und Drama als These geschrieben hat. Zwei Drittel von dem, was er quasi in seinem Rezeptbuch an Zutaten hingeschrieben hat, hat er gar nicht bei seinem Kuchen dann verwendet. Zum Beispiel konkret? Dieses immer dieses Primat, Text, Musik, was ist vor? Dann hat er zum Beispiel das, was, gut, da der Friedel tut das, irgendwie so ein bisschen andeuten jetzt, aber es kommt jetzt zum Beispiel, natürlich, das, er hat gemerkt, der Groß mit dem Tanz, der Tanz. Jetzt ist natürlich das, wir verstehen wahrscheinlich unter Tanz was anderes, was er unter Tanz verstand, weil der Tanz, so wie wir ihn verstehen, also spielt in seinem Werk also eine dermaßen untergeordnete Rolle. Ich kenne eigentlich nur im Tannhäuser. Das Venusberg-Bachanal. Und dann gibt es, was ich den das Tanz... Das ist ja extra für Paris geschrieben worden. Nein, es gibt schon, es gibt ja Dresdner Venusberg-Bachanal, das ist ja die Miniform, die dilettantische, was er ja selber gesagt hat. Das ist ja, er war ja wahrscheinlich so... Er hat zum Beispiel da beim Tannhäuser da vollkommen, hat er richtig gesagt, er wollte also mit Parsifal hat er ja irgendwo also seinen Endpunkt. Ja, also das war halt irgendwie so der Endpunkt, und er hat sicher damit nicht gerechnet, dass er also so schnell stirbt. Aber er hat auf jeden Fall geplant gehabt, und das ist mehr oder minder auch verbürgt, er wollte also den Tannhäuser wirklich einmal die endgültige Fassung geben, weil er natürlich schon gewusst hat, dass die diversen Tannhäuser Fassungen, es ist keine wirkliche Einheit. Also, weil es ist, der Pariser Venusberg ist natürlich immer nach dem Tristan geschrieben. Und er sagt ja selber, also, weil der Dresdner Venusberg, ich meine, also, der ist also zum Teil schon stümperisch, also da kann ich mich jetzt auf Wagner berufen, weil er ja selber sagte, dass er damals ganz einfach noch unreif war. Er konnte es nicht. Ganz banal, er konnte vom Handwerklichen her, er konnte eine Musik für einen Venusberg damals, also sprich, weiß ich, 1845 oder 1843, noch nicht schreiben. Das hat er dann 20, 25 Jahre später, konnte er es. Darum hat er es ja auch geschrieben. Ich meine, natürlich mit Ballett und so weiter. Man kennt die ganze Geschichte. Und ich persönlich finde ja den Dresdner Venusberg auch nicht gut. Also auch die Partie der Venus, also ist im Dresdner Venusberg, also sicher also eine der uninspiriertesten Rollen, die es überhaupt noch gibt. Während, und da kommt natürlich schon das Problem, die Pariser Venus, das dann also wirklich eine Venus ist, oder so wie man sich heute halt eine Venus vorstellt, natürlich in der Relation zu den anderen Akten stimmt es nicht mehr, irgendwie die Proportionen stimmen nicht ganz. Und dann kommt ja natürlich das jetzt wieder dazu, darum hat man ja in Bayreuth meistens dann eine Mischform gespielt, weil der Dresdner Sängerkrieg ist ja natürlich viel länger wie der Pariser Sängerkrieg. Weil in Paris hat man ja den Walter und meistens auch den Peter Rolf und den Walter hat man ja rausgestrichen, weil ganz einfach in Paris war es zu lang. Ja, und Ballett war eh im zweiten Akt keins, also darum war es eigentlich eh wurscht. Und jetzt haben sie also in Bayreuth, ist ja dann überhaupt ja irgendwie komisch geworden, weil dann haben sie ja irgendwie zum Teil, also nicht die komplette Dresdner Fassung gespielt, sondern doch wieder eigentlich das Pariser Bacchanal reingenommen, aber dann wieder mit der Dresdner Venus zum Teil, und das ist alles. Und da hat der Wagner vollkommen geplant, also da gibt es ja, was ich irgendwie so den Satz, ich bin der Welt noch meinen Tannhäuser schuldig und so, aber da hat er nicht Unrecht. Ja, aus meiner Sicht, ich kann ihn aus dieser Schuld entlassen. Das ist schon interessant, also da. Aber nur, wie gesagt, er auch, und er hat ja auch, weil ich meine, jetzt ganz banal, er hat noch ganz einfach, wahrscheinlich, ich meine, ich weiß ja nicht, wie das Verhältnis ist, mit seiner Mina war oder so irgendwas, oder ich meine, ich will mir ja nicht absprechen, dass er so zu Zeiten, wie er den Tannhäuser schrieb, also dass er da noch so ein unerfahrener Jüngling war, das war er ganz sicher nicht. Er hat da das ganz banal, das Handwerk hat er nicht. Er konnte die Sinnlichkeit, die ihm oder auch seiner Zeit also vorgeschwebt hat, das hat er nicht machen. Er konnte das genauso wie ein Maler, der sich halt ein Bild gut vorstellt, aber halt nicht das technische Rüstzeug hat, dass er es umsetzen kann. Sie hörten eine Ausgabe der kommentierten Radiolesung von Egon Friedels Kulturgeschichte der Neuzeit auf Orange 94.0.